Geht's euch gut? Was haltet ihr davon, wenn ihr alle ein Stückchen näher kommt? Ja, komm. Keine Scheu hier. Das ist zu nah, das ist zu nah, das ist zu nah. Das reicht. So ist das schon viel schöner. Ja, wir steigen jetzt mal auf die Akustikgitarre um. Ja. Meine Christoph muss noch ein paar Schnulzelungen-Nummern hier spielen. Ja, Herzschmerz muss bei so einem Festival dabei sein. Ihr könnt schon mal alle nach euren Feuerzeugen kramen. Euren eigenen oder die, die ihr heute geklaut habt. Kommt, lügen wir nicht drum rum. Es ist frisch. Nicht Fisch, frisch. So, Herr Zimmer. Können wir.